بسم الله الرحمن الرحيم. جارت الهوانا ودنيا سرى. Paradies wird es einen Palast geben. Und du wirst alles, du wirst genau wissen, wo alles ist im Palast. Und du wirst gleich hinfinden, wo dein Weg ist. Du weißt gleich, das gehört alles dir und du weißt alles, wo liegt genau so, wie du dir das wünschst. Und wie lange wirst du durch deinen Palast gehen, um ihn anzusehen? 1000 Jahre. Ach, 1000 Jahre. Subhanallah. 1000 Jahre durch einen Palast gehen, der dir gehört und du kannst ihn anschauen. Du wirst 1000 Jahre nur durch den Palast gehen und ihn ansehen, subhanallah. 1000 Jahre. Allahu Akbar. Da war die Schlacht von Badr. Und er hat mit seinem Vater ausgelost, wer von den beiden geht, weil sie hatten eine Familie zu Hause und einer musste zurückbleiben. Und der Junge hat gewonnen. Und er durfte zur Schlacht nach Badr gehen. Und der Vater hat zu ihm gesagt, zu seinem Sohn: Kannst du bitte mich gehen lassen? Bitte erfüll deinem Vater einen Wunsch. Was hat er gesagt? Er hat gesagt: O Vater, ich erfülle dir jeden Wunsch, was ich kann. Aber das Paradies kann ich dir nicht schenken. Und er ist gegangen. Und als Shahid gestorben. Und sein Vater ist in Uhud als Shahid gestorben. وفي اليد سيف شديد الضراب. Du wirst dich im Paradies erinnern. Ich war mit dem und dem. Wir waren beide verloren. Aber Alhamdulillah, ich ging den geraden Weg und er ging den falschen. Ihn wirst du sehen, subhanallah. Wie glücklich wirst du an diesem Tag sein, dass du alles für Allah in dieser Dunya gegeben hast und gelassen hast. Und wie sehr wirst du bereuen, dass du etwas vernachlässigt hast oder etwas in dieser Dunya geliebt hast. Glaubt ihr, die Paradiesbewohner werden noch eine Sekunde über diese Dunya nachdenken? Glaubt ihr, sie werden noch einmal an ein schönes Handy denken oder an etwas, was wir hier denken? Wie oft versucht uns der Shaitan wegzuziehen vom Paradies? Wie oft am Tag? Wie schwer ist es, irgendwo hinzufahren? Und wie oft spüren wir in unseren Herzen unseren Nafs und den Shaitan, dass wir diese Sache machen wollen? Aber derjenige, der sich im Griff hat und der versucht, gegen den Shaitan zu kämpfen und für Allah diese Sache lässt, er wird diesen Ausgang haben. Und jeden Freitag gibt es einen Markt im Paradies. Und jeden Freitag, wenn du zurückkommst, wird deine Frau zu dir sagen: Unglaublich, du bist schon wieder schöner geworden. Du bist noch schöner geworden. Ich dachte, es geht nicht schöner, aber du bist wieder schöner geworden. Und du wirst das Gleiche zu deiner Frau sagen. Allahu Akbar. Und die anderen Frauen im Paradies, subhanallah, du wirst sie 70 Jahre, du wirst sie sehen und du wirst sie so anschauen. 70 Jahre lang kannst du sie nur anschauen. So unglaublich schön ist sie. Und deine Frau ist noch schöner. Und sie, deine Frau, die noch schöner ist, kommt am Freitag zu dir und sie ist noch schöner geworden. Und du bist noch schöner geworden. ابتدي بالحمد لله واحمد واثني عليه واعترف له بالولاية كل خلقه بين يديه. الله سبحانه وتعالى wird sagen zu den Paradiesbewohnern: Wollt ihr noch mehr? Und sie werden antworten: Ja Allah, was sollen wir noch mehr haben? Wir haben das Paradies. Was wird er ihnen antworten? Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihnen erlauben, ihn zu sehen. Und er wird den Vorhang öffnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt: Ihr werdet, die Paradiesbewohner werden Allah so sehen, wie in einer klaren Nacht den Vollmond. Und das ist Allahu Akbar. Dazu gibt es nicht mal Wörter. Wenn du Allah sehen willst, unseren Subhanallah, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala wirst du sehen, wie in einer klaren Nacht den Vollmond. Allah subhanallah, wenn man sich das vorstellt, wir lesen Allahs Worte. Wir haben manche schwierige Situationen, um ihm zu dienen. Und wir werden unseren Schöpfer sehen. Was haltet uns noch? Was halten diese ganzen Menschen da draußen, subhanallah, den Islam anzunehmen? Frage ich mich. Wenn man sowas hört, subhanallah, was haltet uns noch, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen? Was drängt uns zu Haram, wenn wir vom Paradies hören, subhanallah? Wenn Allah uns, subhanallah, sogar so eine Gnade mit uns hat, dass wir ihn ansehen können. Warum streiten wir manchmal über diese Dunya oder über irgendetwas? Wir sollten uns erinnern an diese Zeit, an diese Sache, subhanallah. Wir sollten zu denen gehören, die nachts beten und nicht schlafen. Wir sollten nicht zu denen gehören, die Fajr verschlafen. Wir sollten nicht wegen Nationalismus Allah subhanahu wa ta'ala deswegen das Paradies aufgeben. Oder wegen etwas in dieser Dunya. Allahu Akbar, meine lieben Geschwister. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns von denen sein lässt, die nicht nur vom Paradies hören, sondern es auch sehen werden, inshallah. أبتدي بالحمد لله وأحمد وأثني عليه واعترف له بالولاية كل قوقم بين يديه كان يريد الليل شكوى ببتدي الشكوى عليه. ولقمان عليه السلام زاد الله سبحانه وتعالى بليه دس هارس دوس ان فاليز سبوت دوس ان فاغ سبوت vor dem verfluchten Shaitan und vor unserem eigenen Übel. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der mit Wahrheit und Recht anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, seiner Familie und all die ihm folgen bis zum jüngsten Tag, dass er, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute, alhamdulillah, unser Sheikh hat das so gemacht, dass einige von uns, alhamdulillah, die Ehre haben, dass wir über ein bestimmtes Thema reden können. Und alhamdulillah, heute habe ich die Ehre, dass ich über das Paradies reden kann. Über das Schönste, was es gibt. Und für das, warum wir auf dieser Dunya arbeiten. Aber bevor ich vom Paradies zum Sprechen anfange, möchte ich einen Dua machen für unsere geliebte Schwester, die vor einigen Tagen in Belgien wegen ihren Niqab, weil sie sich für Allah subhanahu wa ta'ala verhüllt. Sie wurde mit Niqab von Polizisten in Belgien zusammengeschlagen und entblößt. Von unserem geliebten Bruder aus Belgien. Wir kennen ihn. Auf jeden Fall, sie wurde von Polizisten wegen Niqab, weil dort Niqab-Verbot herrscht, geschlagen und entblößt. Und sie ist im Krankenhaus. Darum, bevor ich mit diesem Vortrag beginne, bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie für diese Schmerzen, die sie erleiden musste, dass er sie dafür ins Firdaus eingehen lässt. Inshallah. Weil wir alle wissen, was das für eine schwere Situation ist, wer eine Frau hat und die zusammengeschlagen wird von Polizisten und entblößt wird, weil sie nicht abträgt. Wir alle wissen, was das für eine schwere Situation ist. Und darum bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie für diese Prüfung ins Firdaus geht, inshallah. Und dass auch ihre Familie, auch ihr Mann standhaft ist. Und dass er ihnen die Prüfung erleichtert. Das Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer die Belohnung des Diesseits will, dem geben wir etwas von ihm. Und wer die Belohnung des Jenseits will, dem geben wir etwas von ihm. Und wir werden es dem Dankbaren vergelten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das in Surah Imran, Ayat 144, 145. Für wen ist das Paradies eigentlich? Nur für uns Muslime. Kein anderer kommt ins Paradies außer Muslime. Und das ist wahrlich eine Lehre von Allah subhanahu wa ta'ala. Ins Paradies kommt nur derjenige, der wenig schläft und viel für Allah subhanahu wa ta'ala nachts betet. Ins Paradies kommt nur derjenige, der Allah oft gedenkt, der fastet fi sabilillah, der betet fi sabilillah, der kämpft auf dem Wege von Allah subhanahu wa ta'ala und der alles tut, um ins Paradies zu gelangen. Das Paradies ist für diejenigen, die am falschen Weg sind und dann zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Das Paradies ist für diejenigen, die Kuffar waren, aber nach der Wahrheit gesucht haben und durch die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala rechtgeleitet wurden. Für diejenigen ist das Paradies, für die gläubigen Muslime. Für diejenigen ist das Paradies, für niemand anderen als denen. In einem Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird erzählt, wenn der Diener Allahs am Tage der Auferstehung vor Allah stehen wird, ohne jeglichen Helfer, ohne jeglichen Übersetzer, ohne Familie, am Tag wird er vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm genau seine Sünden aufzählen. An diesem Tag hast du diese Sünde gemacht, an diesem Tag und diese Uhrzeit hast du diese Sünde gemacht. Es werden so viele Sünden sein und der Diener wird verzweifelt sein und er wird denken, es gibt keine Rettung mehr für ihn. Und er wird in großer Angst sein. Was wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sagen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, ich habe im Diesseits deine Sünden verdeckt und ich werde im Jenseits deine Sünden dir vergeben. Allahu Akbar. Nachdem dieser schwere Tag, wo wir vor Allah subhanahu wa ta'ala sein werden, wo die Menschen 50.000 Jahre stehen werden und antworten werden, nachdem dieser schwere Tag vorbei ist und diese schwere Zeit, wo die Menschen mit Angst sind und wo die Menschen, wo die kleinen Kinder sogar weiße Haare bekommen werden, wenn diese Zeit vorbei ist, werden die Gläubigen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fürsprache für seine Umma eingelegt hat, werden die Gläubigen in einer Reihe stehen. Und sie werden vor 8 Toren im Paradies stehen. Und jedes Tor ist für eine bestimmte Sache, wo der Diener von Allah, der Gläubige, mit der Barmherzigkeit Allahs reingehen darf. Zum Beispiel eines ist für denjenigen, der viel gefastet hat. Eines ist für denjenigen, der viel gebetet hat. Eines ist für denjenigen, der gütig zu seinen Eltern war. Und eines ist zum Beispiel für den Mujahid, also für einen Shahid, der fi sabilillah gestorben ist. Diejenigen, die im Paradies am wenigsten bekommen werden, also derjenige, der im Paradies am wenigsten bekommt, Allahu Akbar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, derjenige, der im Paradies das wenigste bekommt, er wird das bekommen, was der größte König auf dieser Welt im Diesseits hat und noch 10-mal mehr. Der größte König, der reichste König, der angesehenste König, der reichste überhaupt und noch 10-mal mehr. Das wird das Wenigste sein, was du bekommen wirst. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala ist teuer. Und was ist diese Ware? Das Paradies. Darum nur derjenige, der hart arbeitet für das, nur derjenige wird es auch bekommen. Darum sagt der Prophet sallam, dass die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala teuer ist und das Beste überhaupt, und dafür muss man arbeiten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba: Keiner wird ins Paradies gehen mit seinen Taten. Die Sahaba, radiallahu anhum, sie fragten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, nicht mal du? Er sagte: Nicht mal ich, ohne die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Himan, radiallahu anhu, hat gehört, dass das Paradies so breit ist wie die Entfernung von Himmel und Erde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte, wie dieser Sahabi sagte. Er sagte so etwas wie so, er hat sich so wie, wow, so ist das schön und so. Er hat das gehört, wie er sich gewundert hat. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Sahabi: Warum machst du das, diese Geste? Er sagt: Ich würde gerne von diesen Bewohnern sein. Und was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm? Du wirst von diesen Bewohnern sein. Allahu Akbar. Wenn wir vor diesen 8 Toren stehen, inshallah stehen wir vor diesen 8 Toren. Inshallah gehören wir zu diesen Menschen. Inshallah. Wenn wir vor diesen Toren stehen, dann werden sie sich öffnen. Und wenn sie sich öffnen, werden die Malaika die Paradiesbewohner empfangen. Und sie werden sagen: Salamun alaikum. Salamun alaikum für das, dass ihr geduldig wart. Salamun alaikum für das, dass ihr geduldig wart. Und dass ihr, wie schön ist doch eure Ehre. Wie schön ist eure Bleibe. Allahu Akbar, das muss man sich mal vorstellen. Die Malaika sagen Assalamun alaikum zu einem Paradiesbewohner. Subhanallah. Und sie werden sagen: Wie schön ist doch eure Bleibe. Es wird im Paradies keine Armut geben. Es wird im Paradies keine einzige Krankheit geben. Es gibt keine Schwäche mehr im Paradies. Es gibt keine Krankheit mehr, keinen Schnupfen. Niemand ist mehr arm im Paradies. Nicht wie hier, wo wir uns schwach fühlen bei einer kleinen Krankheit. Oder wo wir jeden Tag über unser Geld nachdenken müssen. Es wird keine Langeweile geben. Keine Langeweile, subhanallah. Du hast die ganze Zeit eine Beschäftigung. Du musst die ganze Zeit etwas anschauen. Jahrelang schaust du nur eine Sache an. Es wird keine Versuchung geben. Es wird keine Versuchung mehr geben, subhanallah. Es wird das nicht mehr geben, dass du auf der Straße deinen Kopf senken musst und Angst haben musst, dass du irgendwo hinsiehst. Es wird das nicht mehr geben, dass du irgendwo in einer U-Bahn stehst und 100 nackte Frauen herumstehen bei dir. Es gibt keine Versuchung mehr, Allahu Akbar. Es wird diese alltäglichen Probleme nicht mehr geben, wie zum Beispiel Toilette gehen. Das wird es nicht mehr geben, subhanallah. Wie scheidet man das aus im Paradies? Es wird der Duft von Moschus aus deiner Haut kommen. Allahu Akbar. Es wird kein Altern geben. Wir sind alle so alt, inshallah, die Paradiesbewohner sind alle so alt wie Isa a.s. 33 Jahre. Und keiner wird älter werden oder jünger werden. 33 Jahre, das beste Alter. Ein Mann, subhanallah, er wird die Schönheit von unserem geliebten Propheten Yusuf a.s. haben. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hälfte der Schönheit Yusuf alaihi salam gegeben und den Rest und die andere Hälfte den Rest der Menschen. wo man in Sure Yusuf liest, wie die Frauen, wie sie ihn gesehen haben, sich beim Obstschneiden in die eigenen Hände geschnitten haben, weil er so schön war. Und die Menschen im Paradies werden so schön sein wie Yusuf alayhi salam, Allahu Akbar. Wie wird der Boden sein im Paradies? Der Boden wird so glänzen wie ein Spiegel. Und diese Kieselsteine, was werden die Kieselsteine sein im Paradies? Aus Perlen, Allahu Akbar. Stellt euch mal vor, man geht auf der Straße oder man geht und diese Kieselsteine sind aus Perlen, subhanallah. Allahu Akbar. Und nicht nur aus Perlen, sondern auch aus Diamanten. Wofür manche Menschen heute töten in dieser Dunya. Das sind die Steine, subhanallah, im Paradies. Und wie wird der Duft sein im Paradies? Der Duft wird Moschus sein. Und aus 40 Jahren Entfernung kannst du das Duft vom Paradies riechen. Aus 40 Jahren Entfernung kann man das Paradies riechen. So stark und so gut riecht es. Allahu Akbar. 40 Jahre Reise und das Paradies riecht so, dass man es von 40 Jahren Entfernung riechen kann. Wie wird deine Wohnstätte sein im Paradies? Wie wird die Wohnstätte von einem Paradiesbewohner sein? Allahu Akbar. Im Paradies wird es einen Palast geben. Und du wirst genau wissen, wo alles ist im Palast. Und du wirst gleich hinfinden, wo dein Weg ist. Du weißt gleich, das gehört alles dir. Und du weißt, alles wo liegt genau so, wie du dir das wünschst. Und wie lange wirst du durch deinen Palast gehen, um ihn anzusehen? 1000 Jahre. Ach, 1000 Jahre. Subhanallah. 1000 Jahre durch einen Palast gehen, der dir gehört und du kannst ihn anschauen. Du wirst 1000 Jahre nur durch den Palast gehen und ihn ansehen, subhanallah. 1000 Jahre, Allahu Akbar. Es wird Frauen im Paradies geben, Hurin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über die Hurin gesagt, wenn sie sich auf der Erde, wenn eine Paradiesfrau, wenn eine Frau im Paradies sich auf der Erde zeigen würde, du würdest die Sonne nicht mehr sehen können. So stark ist ihr Licht und ihre Schönheit. Ihre Haut ist so rein und sie glänzt so sehr, dass du durchsehen kannst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das beschrieben, wenn du zum Beispiel durch ein Glas schaust, mit einer roten Flüssigkeit drinnen, du schaust durch, so wird ihre Haut sein, wenn du ihren Körper siehst, sie hat so eine glänzende Haut, dass du durchsehen kannst. Ins Innere. Allahu Akbar. Aber jetzt eine schöne Nachricht für die Frauen, damit sie nicht hier eifersüchtig werden. Sie werden schöner sein als sie. Sie werden noch schöner sein als sie. Obwohl das schon unvorstellbar ist, die Frauen werden noch schöner sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Tuch auf dem Kopf von den Hurelin wird schöner sein als alles, was auf dieser Welt ist. Ein Tuch wird schöner sein als alles, was auf dieser Welt ist. Es wird im Paradies keinen Schlaf geben. Du wirst keine Zeit zum Schlafen haben und kein Bedürfnis danach. Es wird keine Hitze geben und es wird keine Sonne geben. Es wird keine Kälte geben und es wird keinen Frost geben. Aber es wird Schatten geben. Aber jetzt fragen sich bestimmt manche, warum wird es Schatten geben, wenn es keine Sonne gibt? Warum braucht man Schatten, wenn es keine Hitze gibt? Und Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, subhanallah, es wird Schatten geben wegen dem Licht von Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird so stark sein, dass du Schatten brauchst. wenn er nicht so stark sein wird im Paradies. Deshalb gibt es Schatten, Allahu Akbar. Wie werden die Flüsse sein im Paradies? Die Flüsse werden unvorstellbar sein. Aus Milch, aus süßem Honig, aus Wein werden Bäche fließen und Flüsse fließen. Aber nicht diese Milch, wie wir uns hier vorstellen. Sowas, was wir niemals uns vorstellen können. Und aus süßem Honig wird es Flüsse geben. Und süßes Wasser. Es wird süßes Wasser im Paradies geben, als Flüsse. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, im Paradies ist das, was ein Auge niemals gesehen hat und ein Ohr niemals gehört hat und sein Herz sich niemals vorstellen konnte oder gewünscht hat. Das heißt, wir können uns das Paradies, diese ganzen Früchte oder was wir hören, Milch zum Beispiel, wir können uns das nicht vorstellen. Wir haben das niemals gesehen und niemals geschmeckt, so wie es im Paradies sein wird, subhanallah. Wie werden die Früchte sein im Paradies? Zum Beispiel, du sitzt unter einem Baum auf einem Seidenkissen und du willst eine Frucht essen. Musst du dafür aufstehen und die vom Baum runternehmen? Nein. Ach, in der Ast mit der Frucht wird zu dir kommen. Subhanallah. Der Ast mit der Frucht wird zu dir kommen und du nimmst es einfach. Du brauchst dich nicht mehr bewegen oder aufzustehen. Der Ast wird zu dir kommen. Nur wenn du es dir wünschst. Eine Obstsorte hat mehr als 70 Farben. Eine Obstsorte hat mehr als 70 Farben, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der erste Biss wird nicht wie der zweite sein. Zum Beispiel, du beißt hier in einen Apfel. Jeder weiß von uns, wie ein Apfel schmeckt. Und der wird langweilig. Aber im Paradies schmeckt jeder Bissen, den du machst, noch besser und noch anders. Allahu Akbar. Wir werden zu trinken haben. Aus Becher und Gläser aus Silber. Manche werden sich fragen, wie gibt es das Gläser aus Silber? Im Paradies gibt es das. Es wird Gläser geben aus Silber. Subhanallah. Und wenn du trinkst, du brauchst es nicht nachzufüllen. Es füllt sich ständig selber nach. Es geht niemals leer. Du trinkst, trinkst, es ist niemals leer. Allahu Akbar. Wie wird ein Baum aussehen im Paradies? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein schneller Reiter, einer, der richtig galoppiert und richtig reitet, er wird 100 Jahre im Galopp reiten und schnell reiten. Er wird nach 100 Jahren, wenn er in diese Richtung zum Beispiel galoppiert, nicht vom Schatten von diesem Baum weg sein. So groß wird ein Baum sein und so lang wird der Schatten sein. 100 Jahre. So lange lebt nicht mal ein Mensch in dieser Dunya, subhanallah. Man wird zum Beispiel mit Brüdern sitzen im Paradies und man wird über die Dunya sprechen, was man erlebt hat, was man gesehen hat. Weißt du noch, wie wir in der Moschee waren? Weißt du noch, wie wir Vortrag gehört haben? Weißt du noch, wie das war? Weißt du noch, wie wir zusammen dort gelacht haben? Weißt du noch, wie wir zusammen für Allah geweint haben? Man wird im Paradies sitzen und über diese Dunya sprechen können. Wie lächerlich wird uns diese Dunya, subhanallah, muss man sich mal vorstellen. Man redet in Firdaus über diese Dunya. Weißt du noch, wie wir dort gesessen sind und wo wir jetzt sind, subhanallah? Eine Erinnerung ist auch eine Geschichte von zwei Sahaba. Ich glaube, Allahu alam, verzeiht mir, wenn ich jetzt den Falschen nenne, aber ich glaube, Sa'd radiallahu anhu war das. Da war die Schlacht von Badr. Und er hat mit seinem Vater ausgelost, wer von den beiden geht, weil sie hatten eine Familie zu Hause und einer musste zurückbleiben. Und der Junge hat gewonnen. Und er durfte zur Schlacht nach Badr gehen. Und der Vater hat zu ihm gesagt, zu seinem Sohn, kannst du bitte mich gehen lassen? Bitte erfüll deinem Vater einen Wunsch. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, oh Vater, ich erfülle dir jeden Wunsch, was ich kann. Aber das Paradies kann ich dir nicht schenken. Und er ist gegangen. Und als Shahid gestorben. Und sein Vater ist in Uhud als Shahid gestorben. Die Eltern von gewissen Eltern, natürlich Gläubige, werden Kronen tragen mit Juwelen und Diamanten. Eine Krone werden sie bekommen. Wer wird das sein? Die Eltern von demjenigen, wo das Kind Hafiz ist im Koran. Sie werden geehrt werden im Paradies. Allahu Akbar. Wer 10-mal am Tag die Sura Ikhlas liest, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, wird im Paradies einen Palast geschenkt bekommen. 10-mal am Tag Sura Ikhlas. Wenn du im Paradies bist, dann wirst du junge Jungs haben, junge Männer. Sie werden deine Diener sein. Sie werden alles für dich so erledigen, was du so brauchst. Sie werden für dich herumlaufen. Und wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, schauen sie aus? Wie Perlen. Sie schauen aus wie Perlen. Allahu Akbar. Perlen werden dich bedienen, werden deine Diener sein. Was für eine Ehre muss das sein, subhanallah. Und eines Tages wird Allah einen Vorhang öffnen. Wie eine große Show wird das sein. Und man wird die Leute von Jahannam sehen können. Und es wird also eine Unterhaltung stattfinden zwischen den Bewohnern von Paradies und den Bewohnern von Jahannam. Und was werden die Bewohner von Jahannam rufen zu den Leuten im Paradies? Sie werden rufen, lasst uns nur einen Tropfen Wasser zu uns kommen. Lasst nur einen Tropfen Wasser auf uns herab. Und was werden die Paradiesbewohner antworten? Die Paradiesbewohner werden antworten, verweilt dort für euren Unglauben. Sie werden keinen Tropfen Wasser hinuntergeben. Das muss man sich mal vorstellen, Allahu Akbar. Die Paradiesbewohner werden sich freuen und sie werden noch glücklicher sein, wenn sie die Jahannam-Bewohner sehen. Und sie werden runterrufen, ihr bleibt dort für euren Unglauben, für das, was ihr getan habt, für das, dass ihr unsere Brüder und Schwestern abgeschlachtet habt, für das, dass ihr zu arrogant wart, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, für das, dass ihr einen Bruder verraten habt, an die Kuffar. Für das, dass ihr euch nicht bedeckt habt. Für das, dass ihr Sinner gemacht habt. Und so weiter und so fort. Und sie werden sich freuen für ihren Ausgang, den sie bekommen haben. Sie werden nochmal erinnert, was sie sich erspart haben, subhanallah. Sie werden Jahannam sehen. Und wir werden inshallah noch einen Vortrag hören über Jahannam. Dann denkt an diesen Tag, was die Paradiesbewohner sehen werden, subhanallah. Und die in Jahannam rufen, lasst uns nur einen Tropfen Wasser auf uns herab. Man wird zum Beispiel sitzen und sich an einen alten Freund erinnern, mit dem man in der Jahiliyyah-Zeit war. Und dann wird man ihn sehen in Jahannam, zum Beispiel. Allahu Akbar. Du wirst dich im Paradies erinnern. Ich war mit dem und dem. Wir waren beide verloren. Aber Alhamdulillah, ich ging den geraden Weg und er ging den falschen. Ihn wirst du sehen, subhanallah. Wie glücklich wirst du an diesem Tag sein, dass du alles für Allah in dieser Dunya gegeben hast und gelassen hast. Und wie sehr wirst du bereuen,

so eine Gnade mit uns hat, dass wir ihn ansehen können. Warum streiten wir manchmal über diese Dunja oder über irgendetwas? Wir sollten uns erinnern an diese Zeit, an diese Sache, subhanallah. Wir sollten zu denen gehören, die nachts beten und nicht schlafen. Wir sollten nicht zu denen gehören, die Fajr verschlafen. Wir sollten nicht wegen Nationalismus Allah subhanahu wa ta'ala deswegen das Paradies aufgeben. Oder wegen etwas in dieser Dunya. Allahu Akbar, meine lieben Geschwister. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns von denen sein lässt, die nicht nur vom Paradies hören, sondern es auch sehen werden, inshallah. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns von denen sein lässt, die vom Paradies Jahannam aus anschauen können. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns vor Schirk und vor Kufr bewahrt. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir standhaft sind in unseren Prüfungen, die er uns schenkt. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir alle, die wir hier sind, zusammen eines Tages in Firdaus zusammensitzen mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dass wir Nachbarn sind von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns heute wie neugeboren von dieser Moschee rausgehen lässt, damit wir von neu anfangen können, weil wir vergessen haben, was es für uns gibt, was Allah uns versprochen hat. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen reinigt von Nifaq und dass er uns von allem reinigt, was uns abhaltet, dorthin zu kommen, von dem wir jetzt geredet haben. Barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann ist das nur von mir und vom Shaitan. Wenn ich die Wahrheit gesprochen habe, dann ist das nur von alleinig und einzig allein von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. بالسما برج الدليل وشد الطاير وقول له وين ذياك الزميل يما ما يطوى كتابي وين الاقي له مزيد يا لا لا لا ما بدا فيكم قصور ما بدا فيكم قصور عزتي لك يا خوي همك الليل